to all our brothers and sisters all across the planet. The Rainbow Bridge is not just a bridge. Ja, hallo, ich bin der Christian mit E-Room, das neue Format auf ton99.de. Es ist Mittwoch, der 5. Juli 2006, Punkt 21 Uhr. Ihr hört die Juli-Ausgabe, den E-Room 1. Kurze Geschichte dazu. Vor 15 Jahren, durch Marushas Radiosendung Dancehall auf DT64, war damals der Anfang von Techno im Radio und gleichzeitig auch der Beginn meiner Interesse und Leidenschaft für die elektronische Musik. Genau diese Sendung da von damals diente als Ursprung und Inspiration für das neue Format auf ton99.de. Mit dem E-Room möchten wir euch jeden ersten Mittwoch im Monat ab 21 Uhr die feinste elektronische Netlabel-Musik vorstellen. Netlabels sind Communities, die Künstlern ermöglichen, ihre eigenen produzierten Tracks zu veröffentlichen und die sind frei zum Download. Wir recherchieren diese Netlabels und suchen die besten Sachen raus, im Mix mit Jürgen Krischer und von mir moderiert. Wir beginnen heute direkt mit einem Track, der eine Hommage an Marushas Sendung Dancehall auf DT64 sein soll. Erschienen ist diese EP mit der Nummer 11 auf dem Label sub-machine.net, ein Label aus Frankreich. Es sind 7 Tracks mit drauf, zum Teil sehr atmosphärische Klänge, vielseitige Stimmungen werden da erzeugt und Trance und Downtempo ist dabei. Ja, und rausgesucht von dieser EP habe ich die Nummer 7, No Man's Land, und das Stück heißt Rainbow Bridge. Und da steckt der Geist Marushas drin, da bin ich mir sicher. Es bumpert dahin, ja, also ich sage einfach nur alle Hände nach oben. We'll be right back. build that bridge between the heart and the higher middle and spiritual seven of the planetary being. So, und was wir jetzt im Hintergrund hören, ist erschienen auf dem Netlabel smt-rec.de. Das steht für Stille macht taub records.de. Die Jungs kommen aus Deutschland. Die Veröffentlichungsnummer ist die 8. Der Name der EP ist Weltenbummler und der Künstler da drauf ist Electronova. Es ist eine schöne 3-Track-EP. Es sind mega leichtfüßige Beats. Einfach nur schön halt. Und rausgesucht habe ich die Nummer 1, Weltenbummler. Das hört sich wirklich mal wieder so an, als wäre die U-Boot-Staffel SMT mit ihrem Flaggschiff Electronova vom Anker gegangen. Langgezogene Wellen ziehen da entlang des Bootes, doch es ist kein Widerstand zu spüren, ja, ihr hört es ja schon. Nach dem Motto schwerelos und mit viel Kraft die Sehnsucht bändigen. Und das klappt perfekt. Also viel Spaß. So, das ist die Juli-Ausgabe der E-Room 1, die allererste Sendung auf ton99.de. Und zwar die feinste elektronische Netlabel-Musik von uns gecastet, gemixt und moderiert. Der Track, den wir gerade hören, ist auf Corpid Extra erschienen. Und zwar die Homepage von den Jungs heißt corpid-label.de. Die kommen aus Deutschland. Mittlerweile sind sie bei der Katalognummer 14. Also Corpid Extra 014 schimpft sich die ganze Sache. Es ist eine schöne 2-Track-EP von den Künstlern 3 Farben House. Die haben es wirklich drauf, die Jungs, ja. Also nice music for home listening, sage ich nur. Und auch für den Feierabend bestens geeignet, ja. Die 2 Tracks, die machen einfach Spaß. Rausgesucht habe ich den 2. Track. Und zwar heißt der Signature Design. Angehört habe ich mir die EP während eines Kurztrips nach Bella Italia, ja. Und da passte dieser Song Signature Design genau dahin. Pfingsten Music für die mit Sonne und Salzwasser verwöhnten Urlaubern. Hört euch einfach diese Musik an und ihr seid dabei. Auch wenn es nur 6 Minuten 32 Sekunden sind. Es sind einfach Sunny Beats. Sehr schön gemacht. So, und nun werden wir etwas klobiger. Offaudio.com heißt das Netlabel und kommt aus Spanien. Es ist das technoidere Label aus Spanien. Die Veröffentlichungen, die gehen meistens schön nach vorne. Mittlerweile sind die Jungs bei der Katalognummer 22 angelangt mit einer wunderschönen Compilation, die Apagon 2. Die ganze Compilation gefällt mir sehr gut. Es sind treibende, tiefe Beats mit drauf, recht cluborientiert das Ganze, schöne Sägezahnflächen, viele Klicks, also richtig schön. Es sind 7 Tracks mit drauf auf der Compilation und herausgesucht habe ich die Nummer 6, den Mike Turned, mit dem Lied Silvia DT35. Und das Ding kickt einen richtig schön, ja, da bleibt kein Popo ruhig. Ein richtig schönes Stück mit dem besonderen Überraschungseffekt, den ich persönlich genauso schätze wie auf diesem Track. Also viel Spaß dabei. interessante Hinweise zu Netlabels oder sonstige Informationen für uns habt, dann schreibt uns an eroom@ton99.de und wir freuen uns drauf. Minimaltechnisch geht's jetzt weiter mit dem Netlabel minlove.net. Der kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Berlin. Das ist mehr oder weniger ein Infoportal aus Berlin mit DJ-Charts, neuen Veröffentlichungen. Etwas schlecht sortiert, aber ansonsten passt's schon. Die Katalog Nummer 6 haben die Jungs mittlerweile herausgebracht. Ist eine kleine Compilation. Minlove 06 heißt sie. Und es sind 5 Tracks drauf. Davon habe ich Pocket Pet rausgesucht mit Noctiluca Falls. Total minimal, aber es groovt unendlich. Es erinnert mich mal wieder an FM4 aus Österreich, ja damals im Transit. Ach Jürgen, du weißt, was ich meine, oder? Relief Records lässt grüßen. Auf geht's. plus-audio.net heißt das Netlabel, welches mal wieder aus Berlin kommt. Viele deutsche Netlabels kommen aus Berlin. Es ist die erste Veröffentlichung auf dem Label. Die Katalognummer ist die 0000, ja. Und es ist eine Compilation, die Hello World heißt, mit 8 schönen Tracks drauf. Eine schöne Sammlung aus minimalen Drogen- und Pop-Alternativbeats. Sehr gelungen, wie ich finde, und zum Teil abgefahrene Sounds. Hört einfach mal rein. Ihr könnt draufgehen auf die Homepage und euch das Ganze mal herunterladen. Ist ja alles frei zum Download. Herausgesucht von dieser Compilation habe ich die Nummer 2, Cindy Smith und Eprom mit dem Titel Lost Pants. Und da jagen minimale Beats hintereinander, die sich dann auch wieder langziehen und richtig schön abgrooven. Cool, minimal, sage ich da nur. Und passt auf eure Hosen auf. So, und jetzt geht's los mit Lost Pants. Playlist mit Links zu den vorgestellten Netlabels gibt es natürlich unter www.ton99.de. Und jetzt passt mal auf: c67.org/binkkorsch. Wo die Jungs herkommen, weiß ich nicht. Habe ich nicht herausgefunden. Die Homepage ist recht minimal. Ich würde mal sagen, eine Minimal-Homepage. Aber der Sound ist keinesfalls minimal. Veröffentlichungsnummer 32. The Amplex EP. 8 schöne Tracks sind mit drauf. Insgesamt die ganze EP hat richtig geile, interessante Beats mit drauf. Es ist wirklich keine 0815 Musik, obwohl die Homepage danach ausschaut, ja. Es macht richtig Spaß hinzuhören. Es ist gute Laune Musik. Fröhlich, leicht, alles mit dabei. Richtig schön. Und rausgesucht habe ich die Nummer 2 mit dem Künstler LKMTR. Und der Titel heißt iComod. Und es ist ein geiler Breakbeat, so ein bisschen Richtung FX Twin mit einer sehr schönen Fläche, die eine ganz besondere Stimmung zaubert. Ach, und der Beat ist einfach einzigartig. Sehr gelungen. Mega abgefahren. Abgefahrenen Breaks and Sounds brauchen wir etwas zum langsam runterkommen, und da passt die Sache vom Netlabel dreiton.net am besten dazu, glaube ich. Katalog Nummer 5 und die Compilation heißt Panorama. 8 schöne Tracks sind mit drauf. Das Ganze bewegt sich im minimalen Raum. Es passiert recht wenig Auffälliges in den Tracks. Ich würde sagen, Atmospheric Minimal Techno wäre der richtige Begriff dafür. Aber hört es euch doch selber mal an. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Cover dieser EP. Ist sehr gut gelungen, wie ich finde. Ist das Frankfurt? Also schaut mal bitte drauf und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr uns schreiben an iroom@ton99.de. Da würden wir uns drauf freuen. Und rausgesucht habe ich die Nummer 2 auf dieser Compilation von Antonio Bruno mit Right Here. Er hat einen recht guten Lauf, dieser Track, und schafft eine gewisse Atmosphäre, die einen schön mitnimmt. Let's Dream Away for 7 Minutes, sage ich nur. Und zwar mit Antonio Bruno und Right Here. wir bleiben schön ruhig im Sound. Hören im Hintergrund die Veröffentlichungsnummer 37 des Netlabels experimedia.net aus USA. Es ist ein Netlabel und gleichzeitig eine Plattform für Künstler, die eigene Audio- und Videoproduktionen frei zum Download zur Verfügung stellen. Und da fällt mir ein, dass ihr uns eure Links schicken könnt, wenn ihr künstlerisch tätig seid. Egal was ihr macht, ob ihr produziert, Musik produziert, DJ seid oder Videoproduktionen macht, dann schickt sie uns einfach an eroom@tono90.de und wir schauen uns die gerne mal an. Ja, und wie gesagt, das ist die Nummer 37 auf experimedia.net. Eine 14-Track-EP, die sehr schöne Ambient-Trance-Stücke beinhaltet. Track Nummer 4 ist ein reines Klavierstück, sehr abgefahren. So etwas damit draufzupacken, ist richtig cool. Und es klingt nicht schlecht, da müsst ihr mal reinhören. Es könnte etwas länger gehen, das Klavierstück. Aber ist wirklich schön. Und wer chillige Klänge und Breakbeats mag, wird mit dieser EP bestens bedient. Rausgesucht habe ich die Nummer 3 vom Künstler, den ich noch nicht erwähnt habe. Das ist Rex Soul. Und das Lied heißt 2000 Phantoms and Diving. Es ist ein sehr verträumter, spielerisch klingender Track. Er versprüht gute Laune und beinhaltet sehr viel Atmosphäre. So, und schon sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung, wie schon anfangs erwähnt, jeden ersten Mittwoch im Monat ab 21 Uhr als Netstream auf ton99.de zu hören. Anschließend könnt ihr euch die Sendung als MP3-File wahlweise mit oder ohne Kommentar herunterladen auf ton99.de. Die aktuellen Playlists mit Links zu den verschiedenen Netlabels, die wir vorgestellt haben, alles auf ton99.de zu haben. Die nächste Sendung steigt am 2. August 2006, die August-Ausgabe sozusagen, der E-Room 2. Eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von ton99.de.